Gerade eben habe ich einen leichten Brechanfall bekommen. Ich habe alles wieder runterwürgen können, aber ich habe gerade eben gelesen, dass diese koreanischen Boyband-Knaben von, wie heißen die, BTS, offensichtlich Fix You von Coldplay gecovert haben für ihre MTV Unplugged Session. Und da hat es mir kurz mal... Ich muss sofort schöne Musik machen. Ich muss sofort gute Musik... Ablenken. Blümchenwiese, Blümchenwiese. Ah, das ist schön. Doch, das ist schön. Das ist wunderschön. Das kommt aus Island. Das ist Orskir und Torrent. Ach, ist das schön. Wenn das jemand covert, schmeiße ich ihn raus. Ich habe heute schon darüber berichtet. Es ist eine mittelschwere Katastrophe. Liebe Teenager, die ihr jetzt noch zuhört, seid mal bitte nicht böse, aber ich finde BTS eigentlich eher, um es mal so auszudrücken, BTS ist so wie SARS. Das ist so eine Abkürzung für irgendein Scheißvirus, ja, wogegen es hoffentlich bald ebenfalls eine Impfung gibt. Nichts gegen Südkorea. Man kann mir jetzt nicht Fremdenfeindlichkeit unterstellen, nur weil diese Boyband aus Südkorea... Ich habe ein Auto aus Südkorea. Ich habe die geilste Karre überhaupt. Ich fahre ein südkoreanisches Auto mit 6-Zylinder, Doppelturbolader, Allradantrieb, jedem Schnickschnack und 270 Höchstgeschwindigkeit. Korea rules, also Südkorea. Aber BTS zum Beispiel. Und BTS, ja, die haben jetzt tatsächlich eine MTV unplugged. Bei einer Boyband unplugged, allein das ist ja schon paradox, ja? Und dann geben diese kleinen Pisser auch noch damit an, dass sie von Coldplay Fix You gecovert haben, wo ich sage, das ist Gotteslästerung, und das sage ich als Atheist, das ist Frevel, dafür werdet ihr in Nordkorea Urlaub machen müssen die nächsten 20 Jahre. Das war jetzt nur die Anmoderation für Fix You, aber in der Version von Coldplay, weil alles andere kannst du ja echt knicken.